Als der Krieg zu Ende war, hatte das Volk ein Fest der Ausgelassenheit gefeiert, bei dem sich die Reden hemmungslos überboten. Endlose Reden auf das Vaterland und auf die Brüderlichkeit und hier und da fast überall gewaltige Fackelzüge, um der wiedererlangten Herrschaft des Lichtes Bedeutung zu verleihen. Dann hatte man, nachdem man ausgiebig die Nacht zum Tag gemacht, getanzt und hochtrabend geredet hatte, für einen Augenblick innegehalten und derer gedacht, die nicht mehr waren. Wie auf ein plötzliches Geheiß hin hatten die Leute Esel oder Maultiere gesattelt, nach ihren Hacken gegriffen und waren aufgebrochen, um nach den Resten ihrer Toten zu suchen und sie so zu bestatten, wie es sich für souveräne Bürger geziemt. Die Suche nach den Gebeinen von Taher Jawad, aus dem Französischen von Horst Lothar Teveleit. Hörspielbearbeitung und Regie Annette Berger. Ich hatte nicht gewusst, dass auch ich mich auf den Weg machen sollte. Wäre nicht auf den Gedanken gekommen, mich eines Tages unter jene munteren Ausgräber zu begeben. Ist nicht mein Bruder, der schon vor 3 Jahren gefallen ist, nur noch ein Häuflein Knochen? Ich dachte, meine Eltern würden mehr Achtung vor ihm haben. Ich dachte, dass im verborgenen Innern dieser faltigen Bergmenschenhüllen wirkliche Liebe dem zur Schau gestellten moderlüsternen Wahn hätte widerstehen können. Aber nein, jede Familie, jeder Mann braucht für sich seine Handvoll Knochen, um das anmaßende Gehabe und die wichtigtürische Miene auf dem Dorfplatz zu rechtfertigen. Der Friedhof für die heldischen Überreste war so eindrucksvoll, dass nicht wenige Alte frohlockend von einem gnädigen Tod träumten, der sie an die Seite jener glücklichen Skelette betten würde. Ein ganzer Hügel, von dem man bis auf das Meer schauen konnte, war von seinen Bäumen befreit und mit einem neuen Gitter umzäunt worden. Das bestgelegene Flurstück des Dorfes. Dieses tyrannische Dorf voller Zwänge und Heucheleien. Mein Bruder hatte immer von einer Fußwanderung geträumt, die ihn bis in die nächste Stadt bringen würde. Aber diesen Plan konnte er erst verwirklichen, als er zum Gewehr griff. Er kann nur Ruhe finden, da wo er liegt. Ich erinnere mich sehr gut an ihn, ein nicht gerade aufgeweckter Hirte, der kein angenehmes Dasein führte. Siehst du die Eidechse da? Wer ist es, der die kleine Eidechse erschaffen hat? Na, die große Eidechse. Und wer hat die große Eidechse erschaffen? Die geflammte Eidechse. Und wer hat die geflammte Eidechse erschaffen? Das Krokodil der Sümpfe. Und wer hat das Krokodil der Sümpfe erschaffen? Das war deiner Mutter, lieber Gott. Kann die Eidechse sterben? Ganz gewiss. Du hast den Schwanz abgetrennt. Aber schau nur, sie lebt. Der Schwanz geht hier hin und die Eidechse dort. Noch heute erscheint mir, wenn ich an meinen Bruder denke, ein mächtiger Steinbrocken vor den Augen, mit weißen Flecken überzogen. Er steht in Buharun, einem Feld fern vom Dorf, das uns gehört. Das und unser Haus sind die Orte, wo ich meinen Bruder immer gesehen habe. Er saß auf dem Riesenstein und träumte oder spielte Flöte. Eines Nachts ist er fortgegangen. Und wir sollten ihn erst 2 Jahre später wiedersehen, ebenfalls in der Nacht, und fast nicht wiederzuerkennen. Was für eine Haltung und was für ein stattliches Aussehen. Er hatte sich dem Zugriff des bedrückenden Alltags entzogen, den wir unter der Knarre der Okkupationssoldaten lebten. Er hatte mit einem unvorhergesehenen, blitzartigen Sprung das Elend hinter sich gelassen, das alle Träume ledern werden lässt. Aber wusste er, dass ihn dieser Sprung über das Leben hinaustragen würde? Wie hatte er den Tod aufgenommen? Es heißt, diese jungen Bauern, die sich dem Marquis anschlossen, seien mit vorbildlichem Mut gestorben. Jetzt liegen sie unter dem harten Stein. Und Rabach Awali, mit dem ich ein loses Band der Verwandtschaft einte und damit die unverbrüchliche Solidarität des Blutes der Bergbewohner. Seine Anekdoten habe ich ganz gern. Ebenso seine Art, den Verlauf einer ernsten Diskussion nach seinen Vorstellungen zu bestimmen, denn er ulkt und spottet vor denen, die sich für allzu wichtig halten. Wusste sich aber versöhnlich, sogar ehrfürchtig zu zeigen, wenn die Dinge eine Wendung zum Bitteren nahmen. Neige, Gebirge, deine Gipfel, lass uns den Blick aufs Kinderland tun. Wegen der Jungen habe Erbarmen, die zwischen deinen Steinen ruhen. Unerträgliche Sommer, schwärzlicher Dünger auf die Herbstfelder gebracht, Fliegen, Esel und alles, was an Sonne und Regen gebunden ist, das war das Schraubstock-Universum, dem Rabach Awali niemals würde entgehen können. Deshalb hat er sich für das Spötteln entschieden. Immer, wenn sich die Dinge zum Schlechten wenden wollten, ließ Rabach Awali eine Formel mit der Wirkung eines Heilmittels vernehmen, deren sehr moderne Elemente vielen Dörflern entgingen. Nimm deinen Fuß von des Lebens Bremse und lass den Planeten auf seine Art rollen. Rabach Awali und ich und der Esel, den Ali Amausch uns lieh. Welch Wunder! Hängt Ali Amausch doch gewöhnlich mehr an seinen Eseln als an seinen Kindern. Der Stolz auf seine Esel war völlig gerechtfertigt. Er hat immer die schönsten Tiere des Dorfes gehabt. Mähne und Schwanz fein gestutzt, das Fell glänzend und mit dem Strohwisch bearbeitet und die Eisen stets neu und klingend. Jedenfalls ist er bis zur letzten Vorbereitung bei uns geblieben, um uns zu überwachen. Er hat Angst, wir könnten seinen Esel maßlos überladen. Voller Unruhe prüfte er Packsattel und Eisen, warf einen letzten Blick auf Kummet und Brustblatt, uns mit Ratschlägen, Empfehlungen und Bitten überschüttend. Echte Sorgen einer Mutter um ein verzogenes oder nörgelndes Kind. Rabach Awali und ich und der Esel. Wir ziehen also los. Denn irgendwo wartet das Skelett meines Bruders auf unsere rettenden Hände, damit ihm die schuldigen Ehren erwiesen werden. Denn die Toten sehen und hören uns. Es waren die anstrengendsten Tage des Sommers. Schon am frühen Morgen kündigte sich die Hitze mit einem unermesslichen Strahlenbündel an, und der Kessel des Himmels begann bald zu brodeln. Die Dörfer, durch die wir kommen, nichts als unter roten Dächern versteckte Wüste. Eines gleich dem anderen. Unsere Rastpausen waren geregelt. Die erste gegen 11, die nächste um 4 und noch eine vor Anbruch der Nacht. Ich hätte gerne öfter angehalten, um eine Feige zu pflücken, aber ich wusste, unser Auftrag duldete keine Säumnis. Was war schon mein Hunger gegen die Märtyrerknochen meines sich in himmlischen Gärten ergehenden seligen Bruders? Ja, wenn Gott seine Getreuen belohnt, dann knausert er nicht. Der Rabach, was ist das für ein Paradies, wo sich die Märtyrer befinden? Das Paradies, mein Sohn, besteht aus riesigen Boulevards, die vor lauter Pracht und Sauberkeit nur so funkeln. Die Fußwege sind mit gewaltigen Streifen Krebflor, von Bienenhonig durchzogen, bedeckt. Ein einziger Gedanke und schon stehen vor dir die köstlichsten Speisen. Rabachs Paradies hatte mir noch mehr Hunger gemacht. Und ich hoffte, dass mir mein Fleckchen dort schon jetzt fest vorgemerkt war. Und der liebe Gott ist so edelmütig, dass er die vielen im Kampf gefallenen Männer dort einlässt? Der liebe Gott ist von einer Güte, die durch nichts zu schmälern und zu erlahmen ist. Jeder von uns hat, wie du weißt, zwei Engel, die ihn überall hin begleiten. Ein Engel schaut über die rechte Schulter und vermerkt die guten Handlungen. Der andere blickt über die linke und schreibt die Untaten auf. Von Zeit zu Zeit ruft Gott sie zu sich und hört sich ihre Berichte an. aber stets den Engel des Guten zuerst. Und wenn dann der zweite Engel an der Reihe ist, dann ist der gute Alte schon müde und hört nur mit halbem Ohr oder gar nicht zu. Und das bewirkt, dass er den Menschen einen guten Teil ihrer Sauereien durchgehen lässt. Die erste angenehme Überraschung war unsere Ankunft in Ansru, der großen Ortschaft, die mein Bruder in seinen unsinnigen Hirtenträumen so gern hatte besuchen wollen. Hier zu leben muss mit einer ganzen Zahl Ergötzlichkeiten einhergehen. Sogar das Meer schien hier besonders gebändigt und einladend zu sein, mit maßgerechten Dämmen und Kaimauern. Eine schöne breite Straße mit Läden aller Art durchquerte den Ort. Die Kolons waren noch nicht alle fort. Einige, zumeist alte, führten ihren Hund aus, an der Leine, in einem mit sauberen, grün gestrichenen Bänken ausgestatteten Garten. Ein Wasserstrahl pisst unaufhörlich in den Himmel. Die Kolons mit ihren harmlosen Mienen, eingeschüchtert oder jämmerlich. Die Fremden, die wir in unserem Dorf gesehen hatten, das waren alle brutale Militärs. Es gibt also auch Zivilisten wie wir? Was für unglaubliche Dinge lehrt uns doch die Reise. Auf den sauberen Straßen Ansrus sah ich Jungs von guter Gesundheit und mit sauberer Kleidung. Sie sahen aus, als führten sie ein Leben, in dem es keine Läuse, keine Schande, keinen Dreiangel in der Hose gibt, keinen Kuhfladen und kein Wühlen auf dem Erdboden beim Auflesen und Jäten. Bis dahin wusste ich nichts von Gottes Ungerechtigkeit. Man hört ja nicht auf, uns im Dorf immer wieder weiszumachen, dass wir von ehrenhafter Geburt seien, dass wir zu angesehenen Familien gehören und dass wir ständig Acht zu geben haben, um unseren guten Ruf und Namen nicht zu verlieren. Die Brise vom Meer lud ein, endlich drauf loszulaufen. Ich hätte mir gerne eingeredet, dass wir nur auf dem Weg waren, um fremde Orte zu besuchen oder irgendeinen Verwandten, der seit Jahrzehnten aus dem Gedächtnis verschwunden war. Hätte gerne unser tristes Vorhaben als Leichenausgräber vergessen. Die brüderlichen Gebeine lasteten auf mir wie eine Ladung Dornengestrüpp auf dem Rücken. Sheriff Amesian! Nimm deinen Fuß von des Lebens Bremse und lass den Planeten auf seiner Art rollen. Rabach Awali. Dann und wann begegneten wir anderen Skelettsuchern. Wir gingen eine Strecke gemeinsam und redeten vor allem von der Unmenschlichkeit der hinter uns liegenden Zeiten. Von jenem Krieg ohne Erbarmen, der weder jung noch alt geschont und sogar manch ein Tier auf seine mörderische Namensliste gesetzt hatte. Selbst die Hunde und die Esel wurden von den Grausamkeiten nicht verschont. Sag mal, habt ihr gehört, was der Lautsprecher auf dem Minarett der Moschee in Ansru verkündet hat? Einen ganzen Vormittag lang. Morgen soll eine wichtige religiöse Zeremonie in dem Ort Kuhquelle stattfinden. Was den Bewohnern dieses Landes am liebsten ist und sie kein Ende finden lässt, das ist das Mampfen. Die Leute besaßen nun Sachen, von denen sie früher nicht einmal haben träumen können. Viereckige, glänzende Apparate, die Musik, Wind, Licht, Dunkelheit und Bilder hervorbringen. Aber die große Sache ist das Mampfen. Morgen werden 7 ausgewachsene Ochsen die Pilger erwarten. Ja, ja, immer nur das gute Fleisch, fest und fett. Von Sheriff Aumesian, einem wahrhaft Verfressenen, der wie wir zur Suche nach den Überresten seines Bruders aufgebrochen war, erfuhren wir also von der Zeremonie in Kuhquelle, dem Ort, wo der heilige Sidi Mahashu bin Busian begraben ist. Es ist ein Ort der Frömmigkeit. Geheiligte sterbliche Hüllen ruhen dort und harren unserer Verehrung. Yeah. alle Welt sieht den Pilgern entgegen. Die Männer kamen als Erste mit einem einfarbigen Banner. Gelb oder orange? Ihnen folgten die alten Weiber, ein ungeordneter Haufen bunter Textilien. Kurz vor Sonnenuntergang vereinten sich alle vor dem Tor des Heiligtums wie ein zahlenmäßig starkes Heer. Der Scheich des Dorfes begann freigebig seine in Reimen verfassten, seit langem zurecht geschmiedeten und bei jeder Gelegenheit hervorgeholten Segensformeln auszuschütten. Dann verstreuten sich die Menschen. Und ein paar Minuten später sitzen sie rund um die Platten mit dem Couscous. Denn zum Allerwichtigsten gehört der Ritus des Mampfens. Die Geistlichkeit in strahlendem Weiß, die schon wartete, den Altar mit Gesängen und Verzückungen zum Widerhallen zu bringen, hält viel von der Speise, deren Menge und Güte ihren Eifer als Vortragende oder als fromme Tänzer bestimmt. Seht, es geht los! Der Scheich hat schon die Palmmatte ausgebreitet und die Körbe hingestellt. Dem Reigen der Verzückungen geht jener der frommen Gaben voraus. Selbst die allerärmsten Schlucker werden bei solchen Gelegenheiten zu maßlos edelmütigen Spendern. Der Inhalt der Segensformel, die dem Spender zugeteilt wird, entspricht der entgegengebrachten Summe. Natürlich, die immerwährend Reichen, die die Unabhängigkeit des Landes verschont, und die neuen Standespersonen, die die Unabhängigkeit reich gemacht hat, wollen sich ihr Hab und Gut sichern und lassen es folglich segnen. Guckt euch den an. Er hat einen neuen 5000er auf die Matte geworfen. Das ist nur die Einleitung. Hier ist noch einer. Segnet meine Geschäfte. Mögen eure Warenlager emporschießen wie die Pilze im Herbst und mögen eure zahlreichen Schubladen das Finanzmanna aufnehmen wie die Waben den Honig der fleißigen Bienen. Und hier, segnet meine Ländereien. Möge Gott der Großherzige unablässig die Schranken zurückdrängen, die eure Ländereien begrenzen, wo im trauten Verein die saftige Frucht heranwächst und das Traumhaus emporstrebt. Segnet meine Autos. Mögen sich Rostbelag, Pannen, Unfälle und alles, was dem Fahren hinderlich ist, in größter Entfernung von euren Autos halten. Und zum Schluss, während ein neuer Schein auf die Matte flatterte. Segnet meine Kinder. Möge eure Nachkommenschaft vom Schlage derer sein, die über die jetzigen und kommenden Güter gebieten und die Wohltat, mit der Gott, der Allsehende, eure verdienstlichen Bemühungen krönt, in aller Ruhe genießen. So zog Spender um Spender vorüber, ließ die Segnungen sprechen und den bösen Blick bannen. Erst als der letzte Geldschein sich auf die fressgierige Matte niedergelassen hatte, bildeten andere Gruppen ihre Kreise und psalmodierten. Zunächst mit leiser, dann mit lauter Stimme. Und das Geschrei wurde zu einem einzigen Ton, der ohrenbetäubend in der Dunkelheit anschwoll. Komm, Junge, wir müssen weiter. Bald stellt die Sonne ihre Feuer auf den Hügeln auf. Mein Bruder war vor allem ein zähes Menschenkind in einem mehr als undankbaren Leben. Wir sind ein Volk, bei dem das tätige Leben sehr früh beginnt. Hütejunge mit 4 oder 5 Jahren, Ackersmann mit 13, Familienvater mit 17 oder 18. Mit 35 Jahren geht man nicht mehr unbedeckten Hauptes und hört auf, europäische Hosen zu tragen. Man hisst die Scheschia und zieht die weiten Gewänder des Landes an. Man wechselt in das Lager jener Männer über, die nichts mehr vom Leben erwarten, die sich tagsüber auf dem Feld abrackern und danach am Abend zur Moschee gehen, um mit den Alten zu diskutieren, bevor das gemeinsame Gebet beginnt. Es gibt nichts Ermüdenderes, als diese verfluchte, steinige Erde hier bei uns zu bearbeiten. wenn die Pflugschar gegen einen Stein tief im Boden stößt, denkst du, dir bricht das Handgelenk. Dein Herz springt dir bis in die Kehle. Ein Wunder, dass die Ochsen an dem abschüssigen Boden Halt finden. Nach einiger Zeit packt ein Schwindel meinen Kopf. Der Brechreiz rührt sich im Magen. Bunte Sterne tanzen mir vor den Augen. Trotzdem muss ich bis zum Abend weitermachen. Und auch am nächsten Tag. Und auch am übernächsten. Das Leben ist Mühe. Und Gott gibt den Dingen ein gutes Ende. Ich bin entschlossen, eine von jenen Maschinen zu kaufen, die von allein gehen und die Erde hinter sich bearbeiten. Ich habe sie bei den fremden Besatzern gesehen. Und dann plane ich schon jetzt. Die Ziegenherde wird vergrößert, damit ich viele Böcke verkaufen kann. Und dann gehe ich in die Emigration, wo man offensichtlich ohne große Plackerei zu Geld kommt. Was uns Kinder vor allem bestach, das waren die Fahrzeuge, die allmählich auch bei uns auftauchten. Kaum war die Überlandstraße durch die Berge hindurch geführt worden, da hörten wir auch schon das erste Brummen. Welch ein Schauspiel und welch ein Erlebnis an jenem Tag, als die ersten Lastwagen bei uns auftauchten. Die Menschen standen da, bestürzt und entwaffnet. Es wehte ein Wind des plötzlichen Wechsels und Vertriebenwerdens über dem Land. Er entwurzelte alles Feststehende und drückte allem das Siegel des Sonderbaren auf. Die Dörfler glaubten nun, dass sie eines schönen Tages aufwachen könnten und einen Schweif hätten, der unter der Gandura hervorkam, oder dass sie die Sonne im Westen aufgehen sehen würden. Hör zu, alle Lastwagen sind nicht wie die, die bei uns Halt gemacht haben. Da gibt es welche, die bewaffnete Männer transportieren. Und die schießen auf alles, was sich vor ihnen zeigt. Das Dorf erlebte seine verrücktesten und umwälzendsten Stunden. Jeder Morgen trug seinen Teil zum Unwahrscheinlichen bei. Das ist Mohamed Okasis Radio. Da drinnen ist der Kopf einer Person versteckt. Blödsinn. Der Kasten ist doch viel zu klein. Dann machte die Neuigkeit von der Einrichtung einer Schule die Runde. Man kam mit Schutzhelmen auf dem Kopf und mit viel Material. Fast alle waren Fremde. Einige aber waren so wie wir. Sie verrichteten die 5 Gebete und redeten in einer Sprache, die wir zur Hälfte verstanden. Einer der Arbeiter auf der Baustelle für die Schule hatte nur eine Hand, war aber sehr geschickt und rührig wie eine Mauerwespe. Er war aus einer benachbarten Gegend. Da seine Sprache mit der unseren im Grunde übereinstimmte, erging er sich in langen Gesprächen mit uns, dabei immer beschäftigt, den Rücken über seine Kisten, blechernen Platten und Farbtöpfe gekrümmt. Die Welt wird anders für euch. Nein, besser wird sie nicht werden. Nur die Dinge werden in eurem Kopf andere Umrisse annehmen und eure Träume werden nicht mehr dieselben Bahnen gehen. Die violette Flüssigkeit in den Tintenfässern wird euer Blut verfälschen. Ihr werdet so viele Dinge des Täuschenden nebeneinander entdecken, dass ihr niemals mehr die Welt bei ihrem unschuldigen Zipfel erwischen könnt. Anfangs werdet ihr euch sicherlich sträuben. Aber der Wortkleister pappt gut. Kein Hilferuf durchbricht die Mauer der Lächelminen, mit denen ihr in falsches Entzücken versetzt werden sollt. Die Wörter haben viele Gesichter. Haben euch die Wörter schon verführt? Wartet erst ab, was die Bilder bewirken und die Tricks, die sie begleiten. Man wird vor euch benennen, berechnen, etikettieren. Die Maschine übernimmt es jedem, ein unwandelbares Gesicht und eine feststehende Chiffre zuzuordnen. Die Blätter der Bäume werden nicht länger zu euch sprechen. Die leichten Schwingen der Vögel werden euch nicht mehr streifen. Wir begriffen nicht alles, was er uns erzählte, denn seine Sprache enthielt viele uns unbekannte Wörter. Außerdem waren wir uns sicher, dass ein zungenfertiger Dämon über ihn kommt, der aus seinem Mund herausschwatzt. Eines Tages vertraute er uns Folgendes an. Nun wird die Schule fertig dastehen. Aber glaubt nicht, dass sie sich an ihre Bestimmung halten wird, harmlos und wohlwollend den Wissensdurst der jungen Hirten stillend. Wissen ist kein weißes Blatt. Es hat die Farbe von Hämmern. Ja, träumt nur von unschuldigen Bildern, von mundgerechten Wörtern, von einem Herdfeuer im Winter. Es wird schon etwas gänzlich anderen bedürfen, das euren Hunger und eure unbewusste Naivität in sich aufnehmen wird. Tatsächlich war die Schule bald hingestellt. Jeden Abend erzählte mir mein Bruder voller Erstaunen von jener bevorzugten Stelle, wo die Sitze aus Ziegelstein waren und die farbigen Bilder, die Mauern auftaten, hinaus auf einen Traum. Heute sind die Bücher gekommen. Akli und ich teilen uns eines. Ich muss schauen. Bäume, Häuser, Läden, Harken, Teller, Tische, Schränke. Wir ließen uns im Kreis nieder. Und je nach der Seite, die wir aufschlugen, nannten wir, was wir von den schönen abgebildeten Gegenständen gerne besessen hätten. Mein Bruder aber nahm niemals an diesem Spiel teil. Schon am ersten Tag, als er mit dem Buch nach Hause gekommen war, setzte er sich hastig hin und blätterte aufgeregt. Er suchte, dessen war ich mir sicher, eine jener Maschinen, die von allein arbeiten. Dann legte er das Buch mit enttäuschter Miene beiseite und verharrte eine Weile in düsterem Schweigen. Dann gelangten zu uns andere Bilder. Sie waren noch eindrucksvoller, so wie man sie sich nie hatte vorstellen können. Ein Hund läuft die Treppe hinauf und verfolgt einen Schelm. Unglaublich! Die Frauen trugen kurzgeschnittenes, gelocktes Haar. Sie hatten Hüte aufgesetzt und sprachen mit zarten Stimmen. Was man uns zeigte, weckte die blühendsten Vorstellungen. Die tadellose Kleidung der Personen, das Innere der Häuser, das freche Auftreten der Frauen und dazu noch die undenkbare, die lustigste Szene. Die Frau schlägt den Mann. Die fesselnden, beweglichen Bilder und die Lastwagen, die als Auskundschafter gekommen waren, bezweckten einzig, die Ankunft der Armee vorzubereiten. Sie erschien eines Tages mit einem Konzert von Geknatter und allerlei Klirren und Klappern. Man warf die Bauern, die auf dem Kamm wohnten, aus ihren Häusern und stellte dort Zelte auf. O edles Land der Väter, vom Fremdling jetzt beraubt. Das Militär hatte offensichtlich eine schreckliche Angst vor allem, was ein Vernehmen mit dem früheren Zustand bedeuten könnte. Mit den Menschen aus dem Dorf, dem stets wechselnden Grün, dem Zwielicht, dem Rauschen des Windes. Sie fällten die Bäume, rodeten das Gesträuch, durchsuchten die männliche Bevölkerung, scheuchten die Hirten mit ihren Herden davon. Sogar das Piepsen der Vögel ließen sie nicht zu. Einer stand ständig mit dem Karabiner Wache und hatte den Auftrag, jeden Vogel in Reichweite abzuknallen. Sogar sein natürliches Bedürfnis verrichtete er wachsam, damit keinem Vogel die Chance bliebe, aus seiner Schusslinie zu entkommen. Er war ein guter Schütze. Eines schönen Tages stiegen sie von ihrer Höhe herab, trieben das Dorf gewaltsam zusammen, um uns ein für allemal einzuschärfen, dass sie nun die einzigen Herren hier seien. Die Herren mit unbeschränkter Macht. Sie ließen uns auf dem Platz stehen. Als es Abend wurde und die Babys ein Plärrkonzert anstimmten, griff die Militärperson, die viel geredet hatte, nach ihrem Karabiner und schoss in die Luft. Daraufhin jagten uns die Soldaten eher davon, als dass sie uns laufen ließen. Das Militär begann uns das Leben einfach zur Plage zu machen. Wasser, Holz, Verpflegung, Mensch und Vieh im Dorf, alles musste für sie da sein. An einem Vormittag im Winter kamen sie von ihrer Höhe herab, um sämtliche jungen Männer zu erfassen, die ihnen Wasser mit den Eseln hinaufschaffen mussten. Mein Bruder gehörte auch zu jenen jungen Männern. Ich sehe ihn noch, wie er eines Abends nach Hause kam, mit gerötetem Gesicht und blau gefrorenen Händen. Er verkroch sich in eine Ecke und weinte vor sich hin. Ich litt alle Qualen der Welt. Es war das erste Mal, dass ich meinen Bruder weinen sah, obwohl ihm das Dasein keinen Umstand erlassen hatte, Tränen zu vergießen, und obwohl er stillschweigend die ärgsten Schläge des Lebens hinzunehmen verstand. Von jenem Tag an war er ein anderer geworden. Die Tränen hatten ihn von der Trägheit in seinem Innern und von der Reglosigkeit befreit. Der Winter war nie so traurig und nie so kalt gewesen. Wir hatten nicht das Recht, auf das Feld zu gehen, um dürres Holz zu sammeln. Das Dorf war mit Stacheldraht umzäunt worden. Das Verhalten meines Bruders wurde geheimnisvoll. Er blieb lange außer Haus, bis spät in die Nacht. Oft überraschte ich meine Eltern in erregter Unterhaltung, und ich war mir sicher, dass es um das veränderte Betragen meines Bruders ging. Übrigens hatten es alle im Dorf gelernt, auf veränderte Weise zu leben. Die Wörter hatten nicht mehr denselben Sinn, die Grüße hatten nicht mehr dieselbe Bedeutung. Und eines schönen Tages erfuhr die ganze Bevölkerung, dass die Männer unseres Volkes in den Bergen waren und Krieg gegen die fremden Besatzer führten. Jeden Morgen, wenn das Dorf erwachte, stellte sich heraus, dass einer der jungen Männer fehlte. Man wartete 2-3 Tage auf sein Wiedererscheinen. Dann wartete man nicht mehr. Es werden jeden Tag mehr. Heute Morgen sind Mutter Herr und Hamu Mesian weggegangen. Du meinst, sie kommen nicht zurück? Na klar, sie sind zu den Kämpfern in die Berge. Das ist das tapfere Leben. Die Kämpfer sind alle sehr groß. Sie steigen mühelos über Bäume und Häuser hinweg. Jeder von ihnen kann es mit 10 von den fremden Soldaten aufnehmen. Aber hör mal, Mutter, Herr und Hamu sind nicht sehr groß. Egal, wenn ich älter bin, werde ich jedenfalls auch in die Berge gehen. Ich komme mit. Der Frühling brach an. Und das Militär gestattete uns auf einmal, auf unsere Felder zu gehen, um die Herden zu weiden und nach unseren Bäumen zu sehen. Keine Familie im Dorf hatte noch ihr paar Ochsen. Die neuen Maßnahmen des Militärs erlaubten nur, Esel und Ziegen zu halten. Mein Bruder hatte viel auf dem Feld zu tun. Er war 10 Jahre älter als ich, aber bisher hatte er diese schützende Selbstsicherheit und diese Reife nie gezeigt. Er sprach mit mir, wie er es früher nie getan hatte. Eines Tages wird alles nur eine böse Erinnerung sein, die hinter Anforderungen schönster Art ins Dunkel rücken. Das sage nicht ich. Das sagen Männer, die weiser sind als ich. Auch wir werden uns ändern. Wir werden unsere Kräfte nicht dazu gebrauchen, uns gegenseitig zu zerreißen. Der Hass, der unser Herz schwellen lässt, wenn ein Nachbar irgendeinen Erfolg hat oder wenn irgendwer nur über ein Stück Land geht, das uns gehört, dieser Hass wird edleren Gefühlen weichen. Um das zu erreichen, muss man hinnehmen, dass für gewisse Zeit Blut und Tod unsere Vertrauten sind. Das gleicht dem Baum, auf den man pfropft. Das Verströmen des Saftes darf uns nicht über die Hoffnung auf die Frucht hinwegsehen lassen. Blut ist zuweilen notwendig, und es muss der kommenden Frucht zugeführt werden, damit sie Farbe bekommt und zur Vollendung reift. Als ich am anderen Tag aufwachte, war mein Bruder nicht mehr zu Hause. Wenn ich mich zu dem Feigenbaum flüchtete, um mit Ahmed ernste Dinge zu erörtern, sprachen wir jetzt auch von ihm. Ich wusste, dass er nun ein sehr großer Mann geworden war, der über Bäume und Mauern hinwegschreiten konnte. Darauf war ich sehr stolz. Unser Dorf liegt nun recht weit hinter uns. Schade, dass wir nun auch das Meer verlassen haben. Ah, die Hitze ist niederdrückend. Gesegnet sei der Augenblick der Dämmerung. Doch vor dem Einzug der Nacht fürchtete ich mich. Weil mich dann eine Traurigkeit beschleicht. Und es überkommen mich beängstigende Gedanken. Ich denke an Lähmung und andere Krankheiten. An das Alter. Und an den Tod. Eines Tages würde ich wie Rabah Awali sein. Ich würde dann keinen Grund haben, großen Wert auf mein Leben zu legen und auf die Welt. Die Sonne macht meinen Willen zunichte. Ich würde mich gerne ausruhen, aber die Worte erreichen meinen Mund nicht mehr. Sie sterben in der bedrohlichen Glut. Die Toten wenigstens sind dieser hämmernden Hitze entronnen. Hat es je in diesem Land eine Jahreszeit der Süße und des Verzeihens gegeben? Eine Jahreszeit, die die vom Sommer verheerten Gesichter mit Mengen von Wasser hat waschen können. Die Erde ist nur ein staubiges Skelett, das unter der Sonne verwittert. Und der Schritt des Wanderers führt in einen Staub so dünn wie Rauch. Die eisenbeschlagenen Hufe des Esels schlagen Funken, sobald sie auf Steine treffen. Das arme Tier. Trotz seiner Duldsamkeit schreit auch unser Esel seine Qual hinaus. Und ein heiseres, fast menschliches Stöhnen entringt sich seiner Brust. Von uns dreien ist Rabah Awali am ehesten in Form. Morgen kommen wir nach Bubaras. Das wird unsere letzte Etappe vor Borges Sabah sein. Dort müssen wir uns etwas ausruhen. Bis jetzt haben wir uns unterwegs nicht geschont. Wie finden sich die Leute hier nur zurecht? Nur gut, dass wir den Esel am Eingang der Stadt gelassen haben. Glücklicherweise sah Rabah Awali manchmal auf Haltung. Mit einem Esel an der Seite wäre es völlig aus gewesen. Meine Hose mit dem tiefhängenden Schritt verlieh mir ganz sicher das Aussehen eines Trottels. Ich hätte alles hingegeben, um meine Sachen loszuwerden, um endlich nicht mehr die verräterische Herkunft, meine Lage, meine Verlegenheit mit mir herumzuschleppen. Wie alle anderen sein, das wollte auch Rabah Awali. Und so eilte er kühn auf ein Café zu. Limonade! Eine ganze Flasche. Da sind wir fein raus, Junge. Dann würde der Kellner jedem von uns ein Glas hinstellen. So müssten wir denselben Preis zahlen wie für eine Flasche, die 4 Gläser enthält. Glückliche Stadtbewohner. Sie schlürften Limonade oder Tee, sprachen ganz laut von den unwahrscheinlichsten Gegenständen, von Lastwagen, Geschäften und Gebäuden und lachten aus vollem Halse ganz unbekümmert. Es gab also viele glückliche Menschen auf der Welt. Einer von ihnen, ein eigentlich schon recht alter Herr, setzte sich zu uns. Die Stadt ist von einer ungewöhnlichen Aufregung ergriffen. Sie erinnern sich, noch vor 2 Wochen herrschte hier Ruhe. Wir sind Fremde. Na, kann man ein Fremdling in dem Lande sein, das zur Religion Gottes und in die Hände der Gläubigen zurückgekehrt ist? Wir sind auf der Durchreise, gerade erst angekommen. Und morgen müssen wir in Borges Sabah sein. Und ihr reist in der Nacht? Ja, da ist es frischer. Und der Vollmond strahlt wie der helle Tag. Oh, bleibt bei mir diese Nacht. Ihr seid meine Gäste. Gott hat mir Reichtümer gesandt und ich will, dass alle Gläubigen einen Nutzen davon haben. Dieser Vorschlag macht uns stutzig. Rabah Awali überlegt. Er versucht herauszufinden, was dahinter steckt. Aber der Gesichtsausdruck des alten Herrn ist wirklich einnehmend. Also nehmen wir die Einladung an. Wir sind alle arm geboren und haben die Prüfungen des Krieges erlitten. Ich werde dir etwas erzählen. Ich habe in einem Dörfchen 20 Kilometer von hier gelebt. Ich besaß ein kleines Haus aus Steinen gebaut, einen Esel und 3 Ziegen. Unsere Gleichheit vor Gott, das waren vor allem unsere Leiden und Entbehrungen. Ich hatte Angst, inmitten eines solchen Mangels zu sterben, denn das Leben ist nur allzu kurz. Aber siehe da, Gott tritt letzten Endes immer hervor. Die Fremden ziehen ab ohne ihre Hinterlassenschaft zu fordern, und alles hier wird unser rechtliches Gut. Kaum ist unsere Souveränität verkündet, da breche ich mit meinem Ältesten auf zur Stadt. Ich schlage die erstbeste verschlossene Tür ein, auf die ich stoße. Eine schöne Villa mit vielen Zimmern. Oh, und was für ein Reichtum da drinnen. Schränke, Stühle, Tische, Geschirr. Am anderen Tag schon sind wir hier eingezogen. Ich fühle mich sehr wohl zwischen diesen ehrfurchtgebietenden Wänden, wo ein großes Möbel von dunkler Farbe anstarren. Es gibt einen langen Tisch und viele Stühle. Aber Moabschirs Frau sitzt am Boden auf einem Hammelfell. Den Esel habe ich einem Verwandten geschenkt. Aber um die Ziegen zu verkaufen, hatte ich nicht die Zeit. Ich habe ihnen im Garten einen kleinen Stall aus Stangen und Blech zurechtgezimmert und jeden Morgen ziehe ich mit ihnen hinaus und weide sie in der Umgebung der Stadt. Was ich in der Villa vorfand, dafür hätte ich 3 Leben mit meiner harten Arbeit gebraucht. Aber wie ich dir sage, wenn Gottes Hand seine Gaben austeilt, dann geschieht es ohne Abzug. Alle diese Reichtümer in den Händen von Ungläubigen? Das war nur allzu ungerecht. Das musste eines Tages ein Ende nehmen. Ich habe Hunger und bin versessen auf jene ergötzlichen Gerichte, die man in der Stadt verzehrt. Ich stellte mir große Fleischstücke, gedörrtes Gemüse, Mehl, Eier, Gewürze und dicke Soßen vor, alles gut vermengt und geknetet, damit eine verwirrende, aber köstliche Mischung entstehe. Aber als das Essen auf den Tisch kam, waren meine Träume und Erwartungen schon zu Ende. Gekochte Grießklöße in Kichererbsensoße. Wie bei uns in den Bergen. Mein ältester Sohn ist mit den ersten Kämpfern in den Maquis gegangen. Er glaubte weder an das Paradies noch an die Hölle. Er sagte, die wirklichen Probleme seien irdischer Natur. Heute weiß ich überhaupt nicht, wo seine sterblichen Reste begraben liegen, wenn überhaupt. Es ziemt sich, dass ich meinen Teil von den Gütern dieser Welt nehme, damit mein Sohn in dem Jenseits, an das er nicht geglaubt hat, nicht vergeblich auf etwas wartet. Ich bin müde und kann der Unterhaltung der beiden Alten nicht folgen. Sehe nicht, wie ich bei einem so ernsten und schwierigen Gegenstand mithalten soll. Zum ersten und letzten Mal auf unserer Reise schliefen wir in einem Bett. Am nächsten Morgen schenkte uns der Hausherr eine Taschenlampe und eine Satteltasche aus Kunstleder. Man muss die Reichtümer teilen, die die göttliche Hand über uns ausstreut. Als wir in Borche Sabah ankamen, war es fast schon Nacht. Die Stadt ist sehr groß und liegt in der Trockenzone. Ihre Bewohner sprechen nicht unsere Sprache. Herden von Eseln, die offensichtlich keinem gehörten, streiften frei herum. Wenn ich das zu Hause erzähle, werden sie mir nicht glauben. Bei uns müssen die Bauern für einen Esel Monate oder Jahre arbeiten. Wir gingen in ein Badehaus, wo wir übernachteten. In einem schlecht beleuchteten Raum lag ein gutes Dutzend Männer auf Matratzen. Die Luft war zum Schneiden, ein Gemisch aus Schweißausdünstung, Tabakqualm und Badehausfeuchtigkeit. Irgendwann traf mich der Schlaf wie ein Keulenschlag. Ich träumte. Ich sah mich auf unserem Feld, das den Namen Buarun trägt. Es ist ein sehr strenger Winter. Ich bin allein und bedroht. Jemand verfolgt mich. Irgendwo im dichten Gesträuch habe ich eine Vogelfalle aufgestellt, aber ich kann mich nicht dorthin wagen, weil sich meine Verfolger dort aufhalten. Plötzlich bemerke ich einen Schatten, der durch das Dickicht kriecht. Ich brülle. Der Schatten erhebt sich. Es ist mein Bruder. Ich wollte deine Aufmerksamkeit auf die Probe stellen. Es gibt hier viele Fallen, Räuber. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Irgendwer verfolgt mich. Aber nein, du bist aufs Feld gegangen, um die Eidechsen zu sehen. Und da jetzt Winter ist, kannst du lange warten. Seit mein Bruder bei mir ist, fühle ich mich glücklich und bin ruhig. Aus einem Gebüsch kommt auf einmal eine große grüne Eidechse hervor. Ihr Umfang ist außergewöhnlich. Wir jagen sie. Sie entkommt auf die befestigte Straße, die unterhalb des Dorfes verläuft. Dort steht ein Panzer. Die Eidechse klettert hinein und kommt wenige Sekunden danach wieder heraus. Sie hält eine Feuerwaffe in den Händen. Damit schießt sie auf uns. Wir flüchten. Sie will meinen Tod. Es ist die Eidechse, der ich früher mal den Schwanz abgeschlagen habe. Du erinnerst dich? Warte hier. Ich will sehen, ob sie uns noch verfolgt. Wenn sie sich beruhigt hat, werde ich sie um Verzeihung bitten. Er verschwindet. Alles wird plötzlich trübe, wirr und bedrohlich. Als mein Bruder wieder erscheint, sind Brust und Bauch blutverschmiert. Aber er geht, als wäre nichts geschehen. Erst als er neben mir ist, sehe ich seine tiefen Wunden. Ich helfe ihm, sich unter dem Feigenbaum mit den schwarzen Früchten niederzusetzen. Dann laufe ich ins Dorf, um Hilfe zu holen. Der Weg erscheint mir länger als gewöhnlich. Es dauert, bis ich zwei Männer überreden kann, mir zu folgen. Hastig zurück. Als ich Buharun erreiche, finde ich ein Skelett an den Stamm des Feigenbaumes gelehnt. Ein Mann wird uns das Grab zeigen. Er sagt, er habe geholfen, eine Anzahl muslimischer Kämpfer zu begraben, aber er könne sich nicht an jeden Einzelnen erinnern. Er weiß noch die Lage verschiedener Gräber. Der Augenblick der Wahrheit. Rabach grub und ich schaffte die Erde beiseite. Mein Herz schlug lautstark. Meine Eingeweide krampften sich schmerzhaft zusammen. Ich redete mir ein, es sei nur ein Traum. Hier ist etwas. Warte. Ein Schädel. Dein Bruder hatte niemals einen Silberzahn, soviel ich weiß. Nein. Nur fertig werden. Ein für allemal die Sache erledigen. Wieder nichts. Dies ist ein Hund. Unser Skelett musste viel höher liegen. Der Alte, der uns die Stellen gezeigt hatte, schien sich zu erinnern, dass es sich weiter oben befand. Wir begaben uns wortlos und missmutig dahin. Der Esel folgte uns von allein. Keiner musste ihn ziehen. Unser stolzes Langohr ist nicht wiederzuerkennen. Mit zottiger Mähne, herausgestreckter Zunge und tropfenden Nüstern scheint es sich in das Unabänderliche geschickt zu haben, das auf uns lastet. Das Graben begann wieder. Dieses Mal arbeiteten wir gemächlich. Wir waren nun sicher, dass wir an das richtige Skelett herankommen würden. Langsam, zögernd, als wollten wir das Gefühl, wie die Gewissheit Form annimmt, auskosten. Aber als sich Rabach Awali hinkniete, um mit den Händen die ersten Knochen freizulegen, raste mein Blut. Das Klopfen in den Schläfen setzte ein, auch das Sausen in den Ohren. Ich versank mit den Füßen in bodenlose Angst. Da unten lag das Skelett, teilnahmslos. Die Kiefer halb geöffnet, schien es uns zu verhöhnen oder uns zuzulächeln. Mein zu Lebzeiten so schweigsamer Bruder hatte also ein lachendes Skelett. Jetzt haben wir die Gebeine. Jedes Mal, wenn der Esel rutscht, oder auf die schmalen Wege gerät, klappern sie. Es ist immer erregend, von zu Hause aufzubrechen. Aber die Heimkehr ist eine Niederlage. Welchen Dienst haben wir meinem Bruder erwiesen, dass wir ihn heimführen? Ist es nicht so, dass uns am meisten am Herzen liegt, ihn ein zweites Mal und nun noch tiefer zu begraben, damit wir Frieden haben und ein gutes Gewissen? Ich dachte an das Dorf, ein Gefängnis. Wie konnte man nur allen diesen Alten noch Glauben schenken, die von heiligen Schutzengeln sprachen, die uns behüteten? Verdammte Schutzengel. Konnten sie nicht bewirken, dass wir ein wenig öfter essen, uns ein bisschen besser kleiden? Dieses verwünschte Dorf mit seinen unsichtbaren Schranken, die sich plötzlich drohend erheben vor dem erstbesten Unvorsichtigen, der es wagt, seinen Löffel in die Linke zu nehmen. Und jetzt bringen wir ihn zurück in dieses Dorf, das er bestimmt nie geliebt hat. Die Besessenheit der Familie ist verderblicher als alle Höllenscharen. Sie peinigt einen zu Lebzeiten. Sie vervielfacht die Fesseln und Knebel. Und wenn sie einen bis ins Grab gebracht hat, maßt sie sich die unerbittlichsten Rechte auf das Skelett an. Zeige mir einer die Gegend, wo man frei über seine Knochen verfügen kann. Auf der Rückreise kamen wir durch dieselben Städte und Dörfer, aber ohne Neugier und ohne Begeisterung. Wir taten alles, um unseresgleichen aus dem Weg zu gehen. Als wären wir von Gebeineholern, die wir beim Aufbruch waren, zu Knochendieben geworden. In der von Gott eingerichteten Ordnung gibt es so viele irreführende Dinge. Deshalb frage ich mich, wieso der Tod nicht eine freundliche Person sein könnte. Ich stelle ihn mir wie einen beliebigen Gast vor. Er setzt sich mit dem Herrn des Hauses auf eine Matte, trinkt mit ihm Kaffee. Und dann, mitten in der schönsten Unterhaltung, sagt er: Ich bin der Tod. Packe deine Bündel, sage Lebewohl. Es ist eine Reise wie jede andere. Nur, dass man nicht zurückkehrt. Wie viele Tote würden morgen tatsächlich in das Dorf einziehen? Ich war mir sicher, dass mit dem Skelett meines Bruders nicht der alleinige Tote heimkehrte. Nur der stets geplagte schreiende Esel schien das einzig lebendige Wesen zu sein, das mit unserem Zug heimfand. Die Suche nach den Gebeinen von Taher Jawad, aus dem Französischen von Horst Lothar Teveleit. Mit Friedhelm Tock als Erzähler, Timon Sitte als Junge und Klaus Herm, Dieter Laser, Otto Mellis, Lukas Nöllemeier, Götz Schulte, Joachim Tomaszewski, Bastian Trost. Ton Peter Kainz, Regieassistenz Beate Meyer, Hörspielbearbeitung und Regie Annette Berger. Produktion Deutschlandradio Berlin 2004.